some Dark Phantom Puts. Warum ist jetzt dieser Pegel jetzt auf einmal total nicht so hoch? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Aber ich war nämlich eben wieder total laut beim Martin. Beim Martin warst du wieder total laut? Mhm. Ja, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, das ist dann ja dein Problem. Keine Ahnung. Ja, dann können wir anfangen. Hallo, herzlich willkommen zum Abschaltimpuls, ihr Lieben. Da sind wir mal wieder. Masche. Ja, genau, wir sind wieder da. Ja. Esra. Wie geht's euch? Wir waren lange nicht mehr da. Ich bin traurig. Was bist du? Ich bin traurig. Ich habe quasi eine Träne im Knopfloch. Ja. Träne im Knopfloch. Oh. Erzähl mal, warum. Ja, schon ein bisschen hart, ne? Wir haben gerade unser letztes Interview geführt für den Tower Talk. Und, genau. Und beim War Tower haben wir auch aufgehört. Bei War Tower haben wir auch sozusagen aufgehört. Genau. Ja, wir sind nicht mehr offizielles Staff-Zeug-Kram-Ding. Staff-Zeug-Sklaven. Ja. War schon ein bisschen traurig. Also ich habe die echt ein bisschen lieb gewonnen, muss ich sagen. Martin und überhaupt die Leute von Arnett, alle sehr freundlich und so. Genau. Ja, das war ja sehr cool. Wir hatten ja da, wir hatten ja mit Regina hatten wir zu tun, wir hatten mit Lindsay zu tun, wir hatten mit Robert zu tun, mit Martin. Hm. Ja, das war alles eine sehr coole Angelegenheit. Ich habe echt nicht gedacht. Also es ist ja schon so, dass das ja doch nur so, das heißt nur, dass das halt normale Menschen sind und wenn ich mich so mal daran zurückerinnere, so an die Gamescom, wie ehrfürchtig ich da so ein bisschen dem Martin gegenüber war. Er ist halt doch nur ein Mensch, ne? Ja, nee, klar, also die sind echt alle super nett und ich hätte auch gerne noch ein paar mehr Leute von ihnen kennengelernt. Wir hätten ja noch einiges im Prinzip vorgehabt. Ich hätte auch gerne mal gewusst, wie die beispielsweise das Projektmanagement machen und so von solchen Games. Ah. Das sind so Sachen, sicherlich, die interessieren mich. Aber ihr Lieben, und deswegen haben wir auch beim War Tower aufgehört, es geht einfach nicht mehr. Real Life, und ihr merkt das ja auch beim Abschaltimpuls, der jetzt ja total unregelmäßig kommt, es geht einfach nicht. Also neben dem Job, es ist einfach zu viel, auch sonst noch privat. Und ja. es ist halt tierischer Stress. Also man stellt sich das immer so easy vor. Ich meine, Abschaltimpuls geht ja noch einigermaßen, aber Tower Talk ist halt sehr aufwendig, ne? Du musst die Themen festlegen, du musst die Fragen haben, du musst, genau. Du musst die Termine koordinieren mit den Interviewpartnern, musst dich vorher mit denen abstimmen. Dann hast du immer das Problem bei Seattle beispielsweise der 9 Stunden Time Lag, der Zeitunterschied. Mhm. Nur den Martin beispielsweise, heute ist Sonntag. Der Martin, ich meine, für uns ist abends spät und für den Martin, der ist extra schön brav aufgestanden. Früh. Morgens früh. Hat er ja gesagt, er ist extra für uns, ist er früh raus und hat gesagt, für euch, da mache ich das. Ich habe eben gerade, mit meiner Frau nochmal, nämlich mich unterhalten gehabt und habe halt gesagt, das ist alles vollkommen in Ordnung, wenn du so Schnackerei machst wie hier mit dem Abschaltimpuls, wo du halt mal im Prinzip null produktiven Inhalt sozusagen bietest, sondern bitte? Ja, komm, produktiv sind wir, hus, produktiv sind wir nicht. Wir haben Spaß und wir lassen Leute an unserem Spaß teilhaben, oder? Sehe ich das verkehrt? Da kommt natürlich auch zwischendrin immer mal was rüber, was mal nice to know, aber wir haben ja nicht das vorrangige Ziel, jemanden zu informieren. Nee, klar. Ja, und sobald du dann halt so ein magazinartiges Format hast oder ein Format, das so einen magazinartigen Charakter hat, wo du halt fundierte Sachen reinbringen musst, ist das schwierig und sehr, sehr zeitraubend. Absolut, und da kannst du im Prinzip alles nebenbei, was du sonst machst oder haltest vielleicht als Hobbys, kannst du dann am besten gleich mal knicken. Genau. Und wenn du das wirklich richtig vernünftig aufziehen willst, dann musst du das, Dann musst du das professionell machen. Du konsumiert es die ganze Zeit, ne? Und das geht einfach nicht. Das geht nicht. Ja, und sich schaffbar. Und auch sonst muss ich ehrlich sagen, ist mir War Tower-mäßig, ich meine, die Arbeit in Anführungsstrichen, auch mit dem Leuchtfeuer und so, das ist mir absolut über den Kopf zugewachsen. Also das habt ihr ja auch mitgekriegt. Letztes Jahr war für mich auch privat, sag ich mal, nicht ganz einfach. Wir hatten eine schwere Krankheit bei uns. Meine Schwiegermutter war sehr, sehr, sehr schwer krank. Und das sind alles solche Sachen, da hast du denn auf sowas keinen Nerv, ne? Mehr. Das packst du dann irgendwie alles nicht mehr. Und ja, es war ja... Und auf der anderen Seite sind wir, ich meine, da bist du ja auch so Typen, wenn wir denn was zugesagt haben, und das ist beim Tower Talk ja so gewesen, der denn ja wirklich jeden Monat rauskommen musste, dann war das richtig Stress. Also, ja, vor allem, weil viele ja, ich meine, das war schon, wir haben uns ja auch, letztes Jahr haben wir uns ja auch mit dem Abschaltimpuls relativ viel Stress gemacht, weil wir einfach gesagt haben, okay, wir bringen das Ding wöchentlich raus, und wir haben es ja auch, bis auf jetzt die eine Ausnahme, wo du dann krank warst, haben wir es ja auch immer gemacht, wir haben Woche für Woche haben wir im Prinzip einen neuen, mehr als eine Stunde andauernden Podcast da rausgehauen. Und das frisst halt Zeit. Ich meine, im Endeffekt war es ja dann so, dass es dann gegen Ende, also wenn die tatsächliche Produktion dann abgeschlossen war, war es ja dann nur noch mal gegenhören. Und dann musste ich dann halt hier und da noch mal an der Stellschraube drehen, aber das war ja dann nicht mehr so das Problem. Aber es war halt so vom Abmischen her, das ist Arbeit. Und wenn die Leute glauben das einem nicht, wenn du sagst, ja, und da und dieses und jenes, und wir wollten ja auch einigermaßen Tonqualität bieten, ja, was ja am Anfang so ein bisschen in die Hose ging. Ja, klar. Aber das ist alles viel Arbeit, und gerade beim Tower Talk, wo wir uns dann ja auch gesagt haben, ey, wir müssen da tontechnisch, müssen wir da einiges hinhauen, das war eine Herausforderung. Ja klar, und auch inhaltlich und so. Und ich muss ehrlich sagen, letztes Jahr fand ich sehr stressig, und man hat das ja schon gemerkt, also ich habe mich total zurückgezogen, auch online-mäßig. Ich spiele nicht mehr viel, beziehungsweise ich bin nur noch wenig on überhaupt, weil es geht einfach nicht mehr. Ich kriege das nicht mehr geregelt. Also ich brauche mehr Zeit für mich, und deswegen, ihr Lieben, auch Abschaltimpuls wirklich nur, wenn Fessra und ich Bock haben, ne? Ja, noch nicht so sehr machen, Bock, weil doch, Bock habe ich viel, aber Zeit ist... Zeit genau. Also ich meine, wir hatten ja erstmal gesagt, so alle 14 Tage und so, aber ich stress mich jetzt mit keinem Termin mehr, also ist vorbei. Nee, das war ja das, wo ich am Anfang noch gedacht habe, so, zwei Wochen, wie dann die zwei Wochen immer näher rückten, das können wir nicht halten, wo ich dann gedacht habe, ach, weißt du, komm, ist egal, wir machen das einfach, wir machen dann unregelmäßig und hauen die raus, wenn wir einen haben, und wenn wir keinen haben, haben wir keinen. Ist halt so. Und ich denke, das ist halt auch was, wo uns A, die Themen da nicht so schnell ausgehen. Und Ja, klar. Und auch vor allem, wo wir uns dann sozusagen den Spaß erhalten, ja, weil irgendwann wird es dann halt so eine lästige Pflicht. Ja, irgendwann wird es zur Pflicht einfach. Und wenn man das dann so empfindet, dann kommt das, glaube ich, auch irgendwann was rüber. So, und das ist, muss ich ehrlich sagen, so traurig das jetzt auch ist, dass wir jetzt Tower Talk nicht mehr machen und auch War Tower nicht mehr machen. Und ich habe es also jetzt zum Schluss wirklich als, ich will nicht sagen Quälerei empfunden, aber schon ein Stück weit. Als Pflicht, das muss ich auch noch machen, und hier muss ich auch noch einen Artikel schreiben und so. Und ich habe das echt als anstrengend empfunden, also echt als Stress. Mhm. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, nee, jetzt ist vorbei. Geht nicht mehr. Ja, ein bisschen schade. Also ich hätte jetzt, sag ich mal, auf der nächsten Gamescom oder so, aber muss man halt eben auch sehen, ihr Lieben, Gamescom dahin zu fahren, für uns bedeutet Urlaub nehmen. Urlaub, die wir nicht, das sind Tage, die wir halt eben nicht mit unserer Familie verbringen können. Ist vielleicht schwierig zu verstehen, wenn man Schüler oder Student ist, da ist das alles noch easy. ich kann mich da selber gut noch dran erinnern. Da ist das alles kein Problem. Alles da fragt man sich immer, was haben die? So, aber sobald man im Berufsleben ist, dann weiß man, was geht. Ne? Wenn man wirklich dann morgens um 6 Uhr aufsteht und abends um 7:30 dann zu Hause ist, wenn man Glück hat. Und man hat halt eine Familie. Und und wenn du dann mal ein paar Tage weg bist, ist das die Zeit, die du dann wirklich mit deiner Familie nicht verbringen kannst, nicht im Urlaub sein kannst. Und das ist schon viel. Und da muss ich ehrlich sagen, Nein, ist schon richtig. Also ich hatte ja dann auch so die ganze Zeit mir dann überlegt, okay, wie machst du es überhaupt? Wie sieht es dann mit der Gamescom aus? Ich muss ja dann auch ein bisschen planen und ja, es ist so schön und so cool, dass dann immer ist und da rumzulaufen, das war genial. Also ich fand sehr sehr lustig auch das letzte Mal. Ja. So rein prinzipiell, also jetzt mal rein vom Prinzip her, würde ich das auch ohne Frage sofort wieder machen. Unter der Bedingung, dass ich die Zeit dazu habe. Ja, und klar. So wie es aber momentan aussieht, werde ich sie wahrscheinlich einfach nicht haben. Und das ist einteils schade, aber es ist halt so. Ja, genau. Und du bist platt danach. Also das ist mal ohne Frage, du bist echt völlig platt. Also erstmal, ja, das sind ja nicht nur die Tage, die du auf der Gamescom bist, weil danach brauchst du irgendwie ja mindestens einen Tag Erholung. Weil dann gleich so, wie ich das dann gemacht habe, am Montag schön am Schreibtisch wieder sitzen, im Job zu sein. Das hab ich auch gemacht. Das war, ich sag das jetzt mal, richtig scheiße. Das war richtig übel, vor allem, weil ich habe das ja auch so gemacht. Ich habe gedacht, ach komm, da das bisschen Gamescom, ne? Ja, komm, das bisschen Gamescom, das kriegst du schon rum. Und ja, das habe ich halt so gedacht und habe dann halt mir gleich noch, habe mir dann halt gleich noch ein paar Dienste gekrallt, ja, für direkt die zwei Tage danach, wo ich dann auch dann richtig nochmal schön unterwegs war und hatte aber auch gar nicht mit dem Gedanken, den Gedanken daran verschwendet, dass der ganze Kram, den wir unterwegs aufgenommen hatten, dass der noch katalogisiert werden muss, dass der noch separiert werden muss nach das ist das, das ist das, das ist das, das ist das und dass ich den ganzen Kram ja dann noch reinpacken, abmischen und fertig machen muss. Ja. Was ich ja dann für den Tower Talk, den wir da das erste Mal präsentiert hatten, hatte ich ja noch in der Nacht, wo ich nach Hause kam, habe ich das ja noch gemacht. Ja. Und bin dann morgens um 5 aufgestanden. Also es war sehr geil. Ja, das ist war ja auch nicht mehr. Ein bisschen hardcore, ja, genau. Ja, und deswegen, also ich verstehe zum Beispiel, Bussi, wir haben das ja schon mal gesagt, die haben ja nachts geschnitten, um das den nächsten Tag live zu kriegen. Ja. Das ist schon, ja, das würde ich zum Beispiel nicht machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich war so schon kaputt genug. Richtig. Also ich meine, das ist ja natürlich mit Video, ist das ja natürlich nochmal eine ganz andere Sache als mit Audio, das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Mhm. Also Video ist Schnitt und tontechnisch nochmal ein bisschen, herausfordernder als jetzt rein Audio, weil du da nicht noch die Bilder und so weiter mit in Betracht nehmen musst und Übergänge und so weiter. Aber ja, wie gesagt, nochmal, nö. Also oder generell dann hingehen und dann so ein 10-Minuten-Podcast über die Gamescom. Ja, kann man machen. Nein, muss man nicht. Also den Stress würde ich mir dann nicht geben wollen, weil du musst es ja dann noch hochladen. Und auch da wieder, also ich sag mal, hier ist es ja so, du musst vorher die Termine abstimmen mit den Leuten, du musst die anschreiben, mailen, bitte, bitte, und das alles klar machen. Und wir haben das ja schon zweimal gesagt, die Leute schon stehen da ja nicht und warten auf einen. Ja, wobei man ja echt sagen muss, dass wir ja mal massig Glück hatten. Letztes Jahr. Ja, also es war, aber ich habe es schon mal gesagt, das liegt daran, dass wir Audio waren oder sind. Dass es einfacher, Leute vors Mikro zu kriegen, wenn du keine Kamera dabei hast, ganz sicher. Ja, das ist richtig. Ja, so ihr Lieben, jetzt wisst ihr Bescheid. So sieht's aus. Ist noch genug geweint? Also zunächst nicht bei uns. Ja, vor allem nicht professionell, sagen wir es mal so. Ich werde da zwischendrin immer noch mal reinschauen, klar, aber eben nicht in die. So. Logisch. So. Ja, ne? No? Ja. So, und was haben wir heute über Guild Wars 2 wieder erfahren? Nicht viel, das war wenig. Ja, gut, aber das war klar. Also ich hatte ja mit Martin hatte ich ja gemailt und habe ihm auch geschrieben. Ich so, ja, das ist ganz interessant, weil die Leute, er hat ja gesagt, darüber reden wir nächstes Jahr. Das war eben letztes Jahr. Und da denken die Leute dann gleich, okay, jetzt ist Januar, jetzt aber mal rüber mit den Infos. Genau. Das Jahr ist noch lang. Das Jahr ist noch lang, genau. Ja. Ist halt so. Mein Gott. Oh mein Gott, was soll man machen? Also müssen wir uns halt mit Guild Wars 1 begnügen, wenn wir jetzt über irgendwas schnacken wollen. Und ja, wir dachten uns, es ist mal wieder eine Klasse dran, oder? Genau, wir haben gedacht, wir machen mal wieder eine Klasse. Ja. Jetzt hast du gesagt, ich habe gesagt, würfeln will ich nicht mehr heute Abend. Es ist schon spät, ihr Lieben. Genau. Ich habe jetzt bestimmt, was ich reden will. Ja, das wird ein sehr monologes Thema sozusagen, weil ja. Macht nichts. Du kannst ja nichts zu sagen. Ist aber, super. Assassinen. Genau, Assassine, alles gut. Geile Hassklasse. Hassklasse, finde ich voll. Nee, die ist super. Nein, ist sie nicht. Hat natürlich bei mir in der Gilde gleich gesagt, scheiße, ey. Da hat die Frau Mesmer, kannst du vergessen. Und jetzt spielt sie Assassine, kannst du erst recht vergessen. Typisch Ellie. Da ist, ja, gut. Das war so die Reaktion, sag ich mal. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, also ich hatte so die ersten unangenehmen Zusammentreffen mit Assassinen gleich am Anfang bei Factions, weil ich bin mit meiner lieben kleinen Mönchen durch die Lande gezogen und was findest du natürlich? Assassinen. Soweit das Auge reicht. Ja. Und bei den Altrum-Ruinen, ich nenne sie immer Altrum-Ruinen, weil wenn du alten Rum trinkst, geht die besser. Da bin ich dann irgendwie so ein paar Tage gestanden, ein paar Stunden, ja, gestanden, weil nur Assas da waren. Ja. Ungefähr 80 Assas in dem Distrikt und ein Mönch, das war dann ich. Mhm. Alle so, wir wollen hier durch. Und ich so, oh ne, komm. Ja, nee, war, ja. Nicht so toll. Ja, also es gab ja die Beta, wie immer. Und da haben wir auch schon Assa gespielt und das ist noch total witzig. Erinnerst du dich noch daran? Da hatte sie ja noch eine andere Bewegung. Da hingen die noch mehr auf dem Boden. Da wurde einem schon seekrank, wenn man geguckt hat, wie die Assassine gelaufen ist. Das war sehr geil. Da habe ich noch Screens von. Ja, das sah sehr... Ich habe auch eine Assa gespielt in der Beta. Ja, das sah sehr geil aus und mir wurde total anders, als ich gesehen habe, wie die gelaufen ist. Und das haben sie ja glücklicherweise verändert. Ja, echt ganz gut. Also ich muss sagen, Assassine ist ja wieder so ein Ding, warum das auch am Anfang nicht funktioniert hat. Die ist auch eine Klasse, die ist nicht unbedingt einfach zu spielen. Du musst sehr genau wissen, weißt du, wie lange Schaden aushältst und wann du wieder zu deinem Mönch zurückkehren solltest, was du kannst und was du nicht kannst. So, und dann kommt natürlich hinzu, da musst du auch Mönche haben, die Mönch spielen können. Und nicht nur, ich mache jetzt mal einen Mönch, um mal hier einen abzufarmen, sondern die auch wirklich spielen können. Also ich habe ja schon mal gesagt, ich spiele ja Assassinen unheimlich gerne mit Aura der Verschiebung. Das ist ja was Mönche oftmals, nicht alle, zur Verzweiflung bringt, ja. Diese Geschichte, die springt vor und springt wieder zurück. Das mögen manche nicht so gerne, manche Spieler. Manche kommen damit total super klar. Also die haben damit überhaupt kein Problem. Aber du musst halt eben gucken, was kannst du machen, was kannst du nicht machen. Und du bist halt kein Tank. Richtig. Und das vergessen die meisten. Das vergessen manche und das ist genau der Punkt, ja. Also aber du bist so ein bisschen halt... Und machst halt viel Schaden und... Naja, viel ist relativ. Du machst ja, der Witz ist doch, dass du schnell, viel hintereinander machst. Und da kommt der Punkt, dass du über die Zeit viel Schaden machst. Ja, aber halt nur an einzelnen Zielen. Und das ist halt das, was das Problem an der ganzen Geschichte ist. Ich habe es so oft mitgekriegt. Und da möchte ich so mal ein bisschen aus Sicht des Mönches vielleicht mal erzählen. Ich habe es so oft mitbekommen, dass der Assa sich gedacht hat, hey, ich bin ja eigentlich voll der Damage-Dealer. Was ja auch nicht verkehrt ist. Der dann am Krieger vorbei in eine Gruppe sprang, um den Ele wegzuhauen oder den Mönch. Was ja auch noch vollkommen in Ordnung ist. Ja, jetzt war aber die ganze Gruppe noch überhaupt nicht gebunden. Das heißt, die sind natürlich alle auf den Assa gegangen und haben ihn einfach mal weggehauen. Jetzt war der aber so weit weg, dass du als Mönch einfach gar nicht drankamst. So, was willst du denn da machen? Das ist halt der Punkt oder der Fehler, den da viele gemacht haben. Zu früh, zu schnell, zu weit weg. Natürlich muss ich als Mönch auch so ein bisschen auf meine Gruppe achten und muss gucken, wo laufen die hin und was machen die alle. Aber also bei manchen oder bei vielen war es dann halt so, dass du einfach, das ging nicht. Dann konntest du halt, das ging halt nicht. Du hast ihn einfach nicht mehr erwischt. Und dann kam dann halt so das obligatorische, ich lerne mal heilen. Ja, ist okay, mach ich. Aber dazu suche ich mir jemanden anderen als dich. Es war dann halt so weit, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, Assas, ich heile euch nicht mehr, fertig. Weil ich habe nur, zu diesem Zeitpunkt hatte ich ausschließlich schlechte Erfahrungen gemacht. Kein einziger, und ich habe mit vielen Assas gespielt, ich habe es immer wieder versucht. Und kein einziger hat sich auch nur mal ansatzweise in Anführungszeichen vernünftig verhalten, wo ich dann gesagt habe, na gut, wer nicht will, der hat halt. Und seht zu, wie ihr zurechtkommt. Das hat sich dann geändert, als ich mit ein paar Assas gespielt habe, die es richtig drauf hatten. Die super waren, die dann vorgesprungen sind, haben Gegner gekillt und waren wieder da. Da waren aber die restlichen Gegner, die Krieger und so weiter, waren alle gebunden. Das war super. Ich hatte noch nie so ein entspanntes Heilen. Ja, weil es einfach super ging. Ja, mit dir habe ich ja Assa noch nicht gespielt. Ich kann das jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Das ist ja, da kommen wir ja gleich zu. Ja, Assa ja, spielt aber, man ja heute nicht mehr als Assa, sondern nur noch als Permasin. Als Permasin, ja gut. Ja, aber, also ich bin ja ein Liebhaber ungewöhnlicher Builds, ja, oder Teambuilds, wo ich sage, nö, warum nicht, mach halt mal. Ich habe schon ganz, ganz krude Teams da bin ich mitgegangen, wo ich gedacht habe, ey, das funktioniert nie. Und es hat funktioniert. Ja, klar. Von daher bin ich für alles offen. Also, aber deswegen kann ich mir auch über dich kein Urteil erlauben. Vorsicht. Der Dion, um mal wieder den Namen zu nennen, der ist ein erstklassiger Assassine, so was ich mit ihm gespielt habe. Macht mir unglaublich Spaß. Der spielt alles erstklassig, mal ab davon, auch den Mönch. Wenn ich mit ihm spiele als Assassine, da bin ich wie in Abraham-Schoß, da passiert mir gar nichts. Das ist ein Traum. Es hängt auch davon ab, wie du den Spielstil der anderen Leute oder des Partners sozusagen kennst. Also man kennt sich natürlich auch, das kommt auch noch dazu, aber der hat auch überhaupt kein Problem damit, wenn du hin und her springst und so. Das ist schon ein geiler Mönch, also ohne Scheiß. Ja, aber Assassine war natürlich wirklich so zum Anfang total überlaufen. Alle haben Assa gespielt und viele haben halt schlecht gespielt. Und danach ist so die neue Hassklasse geworden. Das war für uns Mesmer dann ganz super. Auf einmal wurden wir mitgenommen, weil es gab ja die Assas, die hat man ja angeflamed und so. Ja. Und das hat lange gedauert, bis sie sich durchsetzen konnten. Ja, und was heißt durchsetzen? Bis sie dann so ein bisschen weg von diesem Image kam. Und ich weiß, dass wir diese permanente Schattenform, das gab es schon ganz früher, muss man sagen, war unglaublich schwer, die aufrechtzuerhalten. Dion und ich, wir hatten mal irgendwo ein Video gesehen bei YouTube und haben das denn auf der Insel der Namenlosen geübt, ja. Das war echt Übung, weil immer die Idee dahinter war, dass wir mit unseren Assas beispielsweise Domäne der Pein machen wollten. Als Tank hatten wir nicht ganz bedacht, dass ein bestimmter Schaden da trotzdem durchgeht. Weil damals war es ja noch unheimlich schwer, das überhaupt zu machen. Und permanent die Schattenform aufrechtzuerhalten, war am Anfang extrem schwer. Also da musstest du ganz viel Übung haben. Und und heutzutage, ich meine, ich habe das auch gemacht, ne? Meine Rüstung habe ich nur, weil ich als Permasin letztlich die Chaos Planes abgefarmt habe. Nur deswegen. Ja, aber ich muss da mal so ein bisschen aber mal dagegen sprechen. Deswegen sind sie noch lange nicht aus der aus dieser Sparte ihr seid eine nutzlose Klasse raus. Also das war jetzt böse, aber im Prinzip ist es so, ja. Ein Assa wird nicht mitgenommen, es sei denn, es braucht irgendwer irgendwo ein Permasin. Dann sind sie natürlich gefragt. Aber so dieses, hey, ein Messner ist ja eigentlich doch ganz nützlich, weil er kann ja prinzipiell doch Schaden machen. Und das mit dem Interrupt ist doch auch eine ganz coole Sache. Ja, das macht ja der Waldi. Also ich meine, wenn du danach gehst, dann gibt es ja nur ein Teambild und das heißt Krieger, Ele, Mönch. So, und ja, mehr Klassen brauchst du doch nicht von diesem, wenn du danach gehst, von diesem klassischen Bild. Und da sind alle anderen Klassen sind überflüssig. Nein. Es geht ja nicht um so ein klassisches Bild im Sinne von, nee, damit komme ich sicher durch alle Sachen. Sondern es geht einfach darum, dass die Assas, genau wie die Ritus oder auch wie die Derwische, so unglaublich im Verruf sind, dass sie eben nichts gescheit können. Oder auch die Paragone, ja, dass sie im Prinzip, die können was machen, ja, der Assa verteilt dann halt schon einigermaßen Schaden, aber das ist in dem Moment kein Nutzen für die Gruppe oder was die Leute nicht haben wollen, das meine ich, ja, also es ist halt schwierig. Und ich finde, die Mesmer sind da mehr rausgekommen. Also man hat so die Mesmer ja mit ihrem, wie dann Cry of Pain, wie das ja dann so beliebt wurde, hat's die aus der Versenkung relativ gut rausgehoben. Und sie wurden eine Klasse, der man auch mehr zugetraut hat als vorher. Und das habe ich halt bei den Assas auch mit der Permasin nicht erlebt. Ja, also wenn Assa so irgendwie in eine Gruppe rein will, das ist vergleichsweise weitaus schwieriger als eben als Mesmer. Und das ist seit Beginn konstant geblieben. Ja, wie gesagt, also ja gut, er kann Permasin, aber also ist jetzt auch sehr krass. Also ich spiele ja beide Sachen, du verzerrst ganz, ganz böse. Ich weiß nicht, ob du das selber hörst, oder? Nicht? Okay, dann ist es nur bei mir. Es geht weiter. Bitte? Ich hab den Monitor nicht an. Es kann sein, dass ich einen Zimmer zirre. Achso, okay. Das höre ich dann nicht. Aber das wäre ja dann eher so ein Headset. Ja, aber eigentlich nicht. Ah, ne, ich weiß nicht. Mach mal Monitor an, vielleicht. Egal. Genau. Wenn ich, hören wir dich ja nicht. Ja. Seltsamerweise. Zieh mal Stecker. Steck mal neu rein. Vielleicht geht's dann. Nee. Warte mal, nicht drüben aufstocken, nehmen wir es mal an. Okay. Egal. Ich rede mal so lange weiter. Ich kann mir Expertise anbieten. wie hört sich das jetzt an? Das ist jetzt ein ganz, weil normalerweise bin ja immer ich der zwischendrin mal Stecker ziehen muss, weil irgendwas mit meinem Audio nicht klappt. Bin man nicht der Einzige. Hey! Hörst du mich eigentlich noch oder eher nicht? Hey! Du klingst wieder normal. Okay. Ja, mach so weiter. Wenn du magst. Mir ist egal. Welches? Das halt? Ach so, ja, gut, ja, klar. Ja, weiß ich. Aber das ist ja normal. Wie du magst. Mir, ich bin... Es ist egal, also wir können das jetzt auch so weitermachen. Dann halt es jetzt. Ein bisschen. Ist ja nicht schlimm. Also es ist ja nicht... Wenn ich mich... Weil das integrierte Mikrofon ist nämlich da hinten und ich bin hier. Also es wird auf jeden Fall heilen. Ja, weil du so weit weg bist. Ja, aber ich gehe da noch nicht. Ich gehe da nicht wieder. Du kannst das MacBook Air so vors Gesicht halten. Warte mal, also es geht auch, mit dem Monitor funktioniert auch nicht, auch die hier nicht. Ich? Wieso nicht? Unglaublich. Hast du eben gehört, was du gesagt hast? Das war aber ironisch gemeint. Ah, ich bin ja voll stolz auf dich. Du hast hessisch geredet. Ja. Ich hab's versucht. Ja, nett. Das war doch gut. Ich bin voll stolz auf dich. Nein, aber was ich jetzt mal ab davon, was ich bei der Assa einfach geil finde, ist, wie die sich bewegt. Das sieht hammermäßig aus. Ja. Da habe ich schon so viele Screens gemacht im Kampf, es gibt nichts Geileres. Ja. Ich meine, die Mesmerin, Leute, ich liebe meine Mesmerin, aber sieht ja so bekloppt aus, diese Drehung. Mhm. Was ist das denn? Die hat doch hinterher doch einen, die ist doch völlig schwindelig hinterher. Wenn die einmal so alles durchgekastet hat, ratzifatzi, und dann sich immer da schön dreht. Tja. Die muss doch... Ja. Ist halt so. Ist nicht so doll. Aha. Kann man machen nix? Kann man machen nix, genau. Und die Asthma sieht aber richtig cool aus. Ups. Ich bin mit meinem Finger an das Mikro gekommen. Entschuldigung. Ja, das macht nix. Also so schlimm, wie das bei mir gerade gerauscht hat, wenn die das überleben, dann überleben sie das auch noch. Und so okay. Ja, und weil ich Asthma halt eben so toll finde, Leute, ich spiele ja das andere Spiel. Das andere Spiel. Das böse andere Spiel. Genau. Warte mal, ich glaube, da mische ich so einen Ton rein. Das ist geil. Ja. Willkommen zurück. Ja, danke. Ion. Ja, spiele ich auch. Ion. Ion. Ich sag mal Ion. Und da habe ich mich auch für eine Assassine entschieden. Auch wieder für eine männliche Assassine. Ja. Und die bewegt sich auch so geil. Die hat auch geile Bewegungen. Sieht sehr cool aus. Okay. Am liebsten mag ich eine Bewegung, muss ich sagen. Die hat ja das, was ich bei der Assassine in Guild Wars immer haben will. Die Schwerter auf dem Rücken. Ja. Rede ich ja schon. Ich weiß nicht, seit es Assassinen gibt, rede ich. Ich möchte Schwerter auf dem Rücken haben. Seit Anton mit Schwertern auf dem Rücken da am Start war und ich nicht. Ich habe die Schwerter an meinen Armen, warum auch immer ich da runterhängende Schwerter, egal, Klingen haben muss, weiß man nicht. Und in Ion habe ich meine Schwerter auf dem Rücken, so wie sie das gehört, und zück die dann. Und dann gibt es eine sehr geile Bewegung, wo er halt im Prinzip die Arme über Kreuz nimmt und dann quasi an der Kehle durchzieht. Also du bist auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen aber Killerspiel, ne? Ja. Ja. Findest du jetzt cool? Okay, Killer, alles klar. Der kann auch, das finde ich auch geil. Also bei uns finde ich ja gut diese Schattenschrittgeschichte und sowas ähnliches gibt es da auch. Aber du kannst dich auch verstecken, du kannst dich so unsichtbar machen und rumschleichen. Das ist auch er hatte so Schurken-like aus WoW, ne? So Schurken-like aus WoW, schleichst dich dann ran und lernst halt ziemlich früh, dass es am besten ist, die Gegner von hinten abzustechen. Das ist so die Lebenseinstellung, die man halt haben muss, aus dem Hinterhalt und so. Da sollte man das Moral nicht so haben. Achtung, Sarkasmus. Du als Frau dürftest damit ja eigentlich keine Probleme haben. Sarkasmus Ende. Das war jetzt gemein, meinst du? Nee. Nein, ich bin ruhig. Ja. Okay. Ja, nein, und das ist, also, aber die Schattenschritte gefallen mir auch total super. Das finde ich übrigens in Guild Wars sehr schön animiert. Ist ja immer dieses schwarze Pulver, das dann so dieser schwarze Rauch. Ja, so dieses Puff, wie man es so aus dem Film kennt. Ja, das kennt. Ninjas ja auch übrigens haben. Das ist ja irgend so eine Chemikalie, die auf den Boden schmeißen. Ne? Sehr cool. Dem ist das ja nachempfunden. Soll ich dazu was sagen? Oder? So, dann möchte ich gerne noch was sagen zu den weiblichen Assassinen, die meines Erachtens komplett scheiße aussehen. Da können mich die Leute jetzt sofort anflamen, Hast du aber vollkommen recht. Ich habe eine weibliche Assassine geht und das ist nicht. die meines Erachtens einfach nur erträglichste Form der weiblichen Assassine. Ich würde sofort alles an ihr ändern, wenn ich denn nur könnte. Kannst du nicht. Kann ich nicht. Und deswegen ist dumm gelaufen. Genau. Deswegen habe ich mich ja für einen männlichen Assassinen entschieden. Da ging dies ganz schnell, da konnte ich mich sehr schnell für entscheiden. Wobei die auch nicht viel Das besser war auch die aussehen, bessere. meines Erachtens, aber Meine sieht super aus. Ja, deine. sieht super aus. Nein, Assassinen sehen meines Erachtens nicht gut aus. Ja, und dann hast du das Problem mit den Rüstungen. Das kommt Bei erschwerend den hinzu. Assassinen, da kannst du auch richtig bekloppt aussehen. Und auch ohne Rüstung siehst du generell ziemlich bekloppt aus. Ja, das finde ich jetzt zum Beispiel wieder super, weil die haben ja konsequenterweise, auch wenn sie Unterwäsche anhaben, noch diverse Wurfsterne und was man so dabei hat als Assassine am Was man Start. halt so hat. Das ist übrigens sehr lustig bei Aeon, das ist ja so ein Klemmi-Spiel für die Asiaten. Da hat man also original lange Unterwäsche an. Ja. Da könnte ja mal, ich weiß nicht, irgendjemand denken, Und das ist sehr lustig, weil natürlich haben die weiblichen Charaktere, so ähnlich wie in Guild Wars auch, bei den Elis auch weniger ist mehr an. Hauptsache gar nichts und sehen auch so ein bisschen aus wie eine Mischung zum Teil aus. Mich kannst du kaufen für 50 Euro die Stunde und ich stehe auf Bondage oder so. Also so ganz merkwürdige Sachen an. Und aber drunter halt lang. Gut. Wie das geht, das frage ich mich natürlich in Guild Wars auch. Siehe Ele. Die hat ja dieses Bustier an und dann hat sie keins. Wie geht das? Man weiß es Ja, nicht. ausziehen. Ja, aber dazwischen, das müssen wir doch dann sehen, wenn wir die umziehen. Ja, nee, das ist ein Zeitraumkontinuumsproblem, Ach das so. Stephen Hawking dir bestimmt ohne Probleme erklären Wie? kann. Der kann mir das, ja, Ja. bestimmt Oder ohne du liest Probleme den erklären. Anhal per Anhalter durch die Galaxis, da ist das auch irgendwie mit Unterwäschemolekülen, ist da was erklärt. Mit der, Das glaube ich auch, ja, ja. steht da drin. Das steht da drin, Steht da genau. drin. Das ist jetzt noch nicht mal ein Ja. Witz. Ja. Ja, also, ja. Das ist lustig. Aber von der Seite her finde ich, sage ich mal, die Unterwäsche ja noch von der, mit diesen Messern und so, von der Assassine in Guild Wars, das finde ich viel besser. Das gefällt mir besser. Aber im Übrigen, um jetzt mal zum Ruf zurückkommen und weg von der Unterwäsche, haben die Assassinen in Aeon eigentlich genauso einen schlechten Ruf. Original habe ich erlebt in einer Instanz, Kleriker zu mir, Assa, dich heile ich nicht. Das hätte ich sein können, wenn ich das Spiel spielen würde. Und da habe ich gedacht, das ist mir ziemlich egal, ob du mich heilst oder nicht, weil die Assassine ist sehr mächtig in dem Sinne in Aeon. Die hat nämlich zwei Skills, ausweichen. Und damit weichst du, kannst du sowohl magischen als auch Körperlichen. körperlichen Angriffen ausweichen. Und wenn du die richtig einsetzt, gehen alle anderen am Stock, aber du nicht. Und ich meine, da man ja gut trainiert ist aus Guild Wars, was Interrupt anbelangt und gucken, was der Gegner castet, das hat man ja als Messmer gelernt, ist das denn nicht so das Problem? Das war lustig. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann heilst du mich nicht, läuft. Ja gut, Ja. du, alles okay. Ist, also, ja, du hast also vom Ruf her und so, das kannte ich schon. Also, dass du da so als Teppichvorleger gehandelt wärst, das war alles okay, das kannte ich Du schon. meinst also, du bist durch dein Guild Wars Spiel perfekt auf Aeon Ja, vorbereitet gewesen. in der Hinsicht schon, Ja, ja, das, absolut. eigentlich ist das doch ein Traum dann. Ein Traum. Und das ist Es super. ist Also, das so ist super. super. So super. Weil für meinen Kind. Genau. Was mir besser gefällt, ist, viele Sachen, die mir schlechter gefallen, was mir besser gefällt, ist das Rollenspiel. Mehr Rollenspiel, was natürlich damit zu tun hat, dass du dich ein paar Tun nirgendwo hinsetzen kannst, vernünftig in Guild Wars. Auf keinen Stuhl, nix. Ja, Kannst keine Häuser betreten, ja, das ist einfach ja, scheiße. Naja, gut, aber also ich komme ja aus der Pen and Paper Ecke ursprünglich. Und wenn du mit einem Zettel und einem Stift bewaffnet und ein paar Würfeln Rollenspiel machen kannst, dann findest du die Möglichkeit, dich mit deinem Avatar nicht in ein Haus gehen zu können, nicht sonderlich hinderlicher als irgendwas anderes. Also von daher, mich persönlich würde es nicht davon abhalten, Rollenspiel zu machen, nur weil ich nicht in irgendein Haus gehen kann. Das liegt, glaube ich, eher am Klientel, das in Guild Wars vorhanden ist, statt an den Möglichkeiten, die du so hast. Ja, das sieht man ja auch an WoW, weil in WoW kannst du dich auf den Stuhl setzen, kannst du in ein Haus reingehen. Und ja, das Rollenspiel wird da trotzdem nicht so wirklich betrieben. Finde ich. Auf den Ja, Rollenspielserver gut, auf den schon. Rollenspielserver hast du trotzdem irgendwelche Spaßvögel, die dann doch nicht. Dass sie das Ja, da. klar, das hast du ja im Ja, klar. System. Aber von daher. Das ist logisch. Aber dafür sind es Ja. halt Rollenspielserver. Aber du hast halt da, das ist ja das grundsätzliche, der grundsätzliche Unterschied. Du hast halt da mehrere Server. Und wenn du dann halt auf den Rollenspielserver gehst, dann bist du halt auf dem Rollenspielserver. Bei Guild Wars hast du halt alles auf einmal. Ja, also von daher, Ja. ja, no chance. Tja. Ja, also ich bin mal gespannt, wie viel wird das in Aeon sogar, in Aeon, Quatsch, in Guild Wars 2 so gehandhabt wird, ne? Instanzen wird es da ja auch geben, persistente Welt. Also ich mache mir da schon ein bisschen Sorgen, weil also die Feststellung, die du so hast, also die ich halt erlebt habe, ist, dass die neuen Leute ja wenig Gruppen bilden. Das haben wir jetzt ja auch in den Guild Wars, muss ich ehrlich sagen, durch die Helden und Henchies, weiß ich gar nicht, ob wir uns damit jetzt so einen Gefallen getan haben, weil viele ziehen halt wieder alleine los und da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Ja, der Punkt ist ja der, dass also das habe ich ja schon ein paar Mal gelesen. Also es ist ja so, dass viele sagen, ja, es ist halt, wenn du zu so Mainstream-Zeiten on bist, wo dann so die ganzen oder wenn du merkst, wenn die Schule aus ist und dann die Kiddies sozusagen Guild Wars bevölkern, es ist schwierig. Ich meine, ich hab das ja auch gemacht. Ich habe zu jeder möglichen und unmöglichen Zeit habe ich mein Guild Wars gesessen und habe da halt versucht, irgendwas zu spielen. Es ist halt so, es gibt einige oder es gibt viele, die sagen, naja gut, ich möchte gerne auch unabhängig von irgendwelchen Zeiten oder sonstigen Sachen im Spiel weiterkommen. Ich habe mir das Spiel gekauft und ich will es bitte so spielen, wie ich das möchte. Das ist ein legitimer Anspruch. Für die ist natürlich, oder gerade wenn du jetzt jemanden hast, der eben bis abends um 8 arbeitet, der dann eben nicht bei irgendwelchen Events dann mitmachen kann von irgendwelchen Gilden, weil er meinetwegen noch nicht mal in der Gilde ist, für den sind Henchies und Helden natürlich eine oder die Möglichkeit, überhaupt noch an dem Spiel teilzunehmen. Andererseits ist natürlich da so ein bisschen der Begriff des Massively Multi-Online-Role-Playing-Game so ein bisschen ad absurdum geführt, weil du in einem Online-Rollenspiel keine Kontakte mit anderen zu nutzen. Das ist natürlich auch so ein bisschen so, naja gut. Aber ja, also ich denke, sie haben ihre Berechtigung, sowohl die Helden als auch die Henchies. Aber es wird ja schon versucht einzudämmen, indem man einfach sagt, okay, du darfst nur drei Helden mitnehmen. Wenn du dann halt einen Bekannten hast, mit dem du halt dann so, oder einen Arbeitskollegen, sag ich mal, mit dem du dann halt spielen willst, dann hast du halt eine Gruppe voll und musst dann nicht irgendwie stundenlang oder tagelang in irgendeinem Außenposten rumstehen, weil keiner da ist, der dir hilft oder helfen will oder eben da einfach keiner da ist. Ja, klar, das hat alles seine Vor- und Nachteile, ist Ja, richtig. und da hast du halt den Vorteil der persistenten Welt, weil da kann halt mal einfach einer zufälligerweise vorbeikommen und hilft dir halt. Oder auch so dieses, ah, jetzt bin ich rausgeflogen kurz vor Ende der Quest, oder ich, ja, kurz vor Ende der Quest bin ich rausgeflogen, können wir das bitte nochmal machen? Dann müssen alle wieder von vorne anfangen. Denn das Problem hast du dann halt mit so einer persistenten Welt hast du dann halt nicht, weil er einfach nochmal hinlaufen kann. Ja. Ja? Mhm. Andererseits hast du dann natürlich auch immer wieder so Spaßvögel, die dir dann natürlich voll in die Suppe spucken. Ja, weil es immer einen gibt, der schneller ist als du. Und wenn das dann irgendwie so ein Bossgegner ist, den du finden musst, der dann nur, was weiß ich, alle halbe Stunde mal spawnt, und der Typ dich einfach nur flachsen will und schießt den dann halt als erstes an, sodass es nicht auf deinen Kill-Count zählt. Mein Gott, was weiß ich, wie das da gehandhabt wird. Aber in WoW sieht man das ja dann auch. Ist es dann halt problematisch. Weil einfach, der ist dann halt da. Warte mal, ja. Tut mir leid, jetzt eben gerade für die Pause, aber das war mein Mann, der wollte jetzt unbedingt was von mir. War auch wichtig. Ja, alles du, super. Alles gut. Ich hab mal laufen lassen, ich kann das ja rausschneiden. Alles gut. Genau. Wenn ich senden wir halt mal abschalten, genau. Impuls, 2 Minuten Stille. Auch mal schön. Auch mal schön, ne? Genau. Auch mal schön. Ja. Ja, aber wie gesagt, also Assassine ist wirklich so meine zweitliebste Klasse. Mhm. Ich total gerne. Mit der habe ich auch schön immer den Wächtertitel und so mit der gemacht. Und ja, ich weiß nicht, ich mag das einfach. Ich mag die Schnelligkeit, mit der du sie spielst. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich auch so eine Mesmer-Geschichte. Mesmer sind ja auch schnell vom Durchcasten her. Und immer, wenn ich dann auf Elo oder so umsteige, dann denke ich immer, oh Gott. Genau, jetzt mach mal bitte, danke, leg los, ja, ist okay, hallo, dieses, ja, ich kenne das. Aber es ist... Also echt... Ja. Ich spiele dann mehr so, mir dauert das auch alles zu lange, ne? Bis die Leute dann mal anfangen und so und sich entscheiden und da muss man mal schnell hin. Es geht mir jetzt aus, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Tank nicht an den Start kommt. Ja, aber ich finde es dann halt, da ist es dann halt, also da ist es ein Problem vom Tank. Es ist dann nicht unbedingt ratsam, als Assa dann zu sagen, na gut, dann mache ich das halt. Weil. Nee, das ist nicht ratsam, klar, aber mich regt das total auf. Also mich regen die Tanks auf, weißt du, wenn du sagst, jetzt hier, den greifst du jetzt mal an. Was gecallt und die kommen nicht an Start. Ja, das liegt aber auch an, das liegt daran, dass viele Leute einfach keine guten Tanks sind. Oder dass du, zu Beginn von Guild Wars die Tanks im Prinzip verzogen wurden. Dass die Gruppen auch ihre Tanks verzogen haben. Weil wie war es denn mit den Zahnrad oder den Fackelkriegern, ja? Du musstest nicht tanken, du musstest ein Zahnrad in die Hand nehmen. Und musstest dich einfach hinstellen, weil du warst dadurch, dass du was in der Hand hattest, ja, einfach primäres Ziel. Wirklich, ja, aber glaubst du wirklich, dass das heutzutage noch eine Rolle spielt? Ich meine, das ist Jahre her. Ja, aber diese Tanking, also das Tanken als solches, es gab früher, ich habe ja mal einen Artikel zugeschrieben, es gab früher, gerade zu Beginn, gab es einige verdammt gute Tanks. Dann die Leute, die das ausgenutzt haben, mit diesen Fackeln und mit den Zahnrädern, und im Verlauf dessen wurde dann irgendwann gesagt, hey, tanken ist für dich vollkommen uninteressant, Schaden brauchst du keinen machen, nimm dir ein paar Stances mit und stell dich einfach hin. Der Mönch heilt dich schon, alles in Ordnung. Und die Leute haben dadurch verlernt, oder viele haben dadurch verlernt, eben was es bedeutet zu tanken. Und das siehst du heute noch, dass die Leute es einfach vom Prinzip her nicht verstanden haben, wie tanken funktioniert. Die denken nämlich, dass sie vorrennen und sich dahinstellen und einfach alles hauen oder einfach dann stehen bleiben. Und das ist es halt nicht. Also tanken, gerade wenn du in der Gildengruppe spielst, kannst du als Tank unglaublich gut Heile machen. Du kannst viel Druck vom Mönch nehmen, du kannst dem Ele und dem Necro und den ganzen Damage-Dealern kannst du die Arbeit unglaublich erleichtern, und alles nur, wenn du das vernünftig spielst. Und das machen die Leute nicht. Selbst dieser Eckentrick vom Tanken, die Leute wissen nicht, wo sie sich hinstellen müssen. Ich auch nicht immer, ja. Also ich will da nicht sagen, dass ich jetzt der Tank en par excellence bin. Natürlich nicht. Aber Je mehr du eben den Tank oder auch in den verschiedenen Regionen bist und das spielst, weißt du, wo du dich zu positionieren hast, dass eben die Gegner auch nicht vorbeikommen. Und dann, wenn da dann alles soweit geklärt ist, dann kann der Assa zum Zug kommen und kann dann schön die einzelnen Gegner ausschalten und macht da nicht nur einen Heiden-Damage, sondern ja, ist einfach eine unglaublich große Bereicherung für die Gruppe. Ja. Nur es spielt keiner irgendwie, faszinierenderweise. Und das ist halt das, warum ich eben so meine Probleme mit den Assas und auch mit den Kriegern hab. Warum wette ich immer die? Immer drüber. Ja, weil sie, weil sie, weil, ja, weil es halt so ist. Mein Gott. Das ist, natürlich ist manches Spaß und manches ist auch überzogen, aber erschütternderweise ist vieles auch immer noch Realität. Ja, wahrscheinlich bin ich zu lange schon in der Allianz. Ja, du bist mit deiner Allianz, also bist du natürlich, Gut bedient. bist du sowas von verwöhnt, ja? Also du hast ja Ja. echt erstklassige Spieler dabei, ja? Und Ja. ich bin ja da so Schmarotzer, ein Nutznießer, ja, indem ich dann einfach dann zwischendrin immer mal mit darf, ja, das ist ja ganz toll. Aber ich habe mir auch halt meine Sporen nicht nur innerhalb von der eigenen Gilde verdient, sondern auch in genügend Pucks, wo ich einfach nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe. Ja? Wo alle sagen, hey, ich kann das und ich bin der Chef und ich kann's und tralala und hopsasa und du einfach nur dastehst und du denkst, oh mein Gott. Ja. Okay, das gibt's oft. Ja, leider. Zu oft. Ja. Und ja. Ich weiß, das war jetzt mal der absolute Rant, aber ja, es musste mal raus. Es ist halt so. Oh. Okay, ich guck gerade auf die Uhr, also es ist echt Es spät. ist. Wir müssen jetzt zum Ende Ja, kommen. nochmal. Sorry, Leute. Also ich kann nur sagen, ich liebe Assassinen. Ja, ich nicht. Ich Du nicht? mag richtige Okay. Assassinen. Oder gute Assassinen. Ich Find glaube, ich ja, toll. okay. Find ich toll. Genau wie gute Ja. Assassinen gute Menschen mögen. Also keiner mag. Ja, egal. Ja, okay. Hey, man erzählt mal, mögt ihr auch Assassinen oder spielt ihr Assassinen oder was ist los? Feedback, wie geht's euch? Genau, geht's euch gut? Genau. Habt ihr Spaß? Geht's euch Seid ihr gut? traurig, weil wir nicht mehr so regelmäßig kommen? Antwort müsste jetzt lauten, ja, aber Ja, genau. Aber genau. wahrscheinlich wieder nicht. Ja, macht ja nichts. Aber die Hoffnung darf man niemals ausgeben. Schreibt doch gerne eine Rezension auch auf in iTunes. Habe ich schon lange nichts mehr gehört. Ihr dürft bewerten, ihr dürft abonnieren, ihr dürft in die Topic schreiben im War Tower. Genau. Genau. Oder ihr dürft uns mailen. Richtig. An abschaltimpuls@vesra.com und folgt unserem Twitter-Feed. Yeah. Haben wir einen Twitter. Richtig. Okay, ihr Lieben, dann ja, macht's gut. Wir werden uns irgendwann wieder Genau. melden und wünschen euch einen schönen Abend oder Tag oder was auch Genau. immer. Viel Freude. Macht's gut. Bis Tschüss. dann. Ciao.